Deutschlandfunk, Informationen am Abend. Mit Elke Durak im Studio einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Die Auseinandersetzung zwischen dem FDP-Bundesvorsitzenden Westerwelle und seinem Stellvertreter Möllemann haben eine neue Stufe erreicht. Auf das Ultimatum aus Berlin, sich unverzüglich vom umstrittenen Landtagsabgeordneten Karsli zu trennen, folgte die Antwort aus Düsseldorf: Ich brauche Beweise. Dazu gleich mehr, ergänzt durch Informationen zur Aktuellen Stunde des Bundestages zum Antisemitismus und zur Kundgebung der jüdischen Gemeinde in Berlin vor der FDP-Parteizentrale. Alles Weitere in Stichworten: Neues zum Nitrofen-Skandal, Defizitbilanz der gesetzlichen Krankenkassen, Bundespräsident Rau in Prag und die Lage in Nahost. Und heute natürlich besonders gern, wenn auch mit einer ziemlich dicken Träne im Knopfloch, unserer Fußballecke mit dem Spiel Deutschland gegen Irland 1:1. Im Hintergrund Politik geht es um die Lage in Ghana. Anlass ist der Besuch des ghanaischen Staatspräsidenten heute bei uns. Und damit zum ersten Thema. Ich bin einigermaßen irritiert und verwundert über den Vorgang. Ich kann ihn mir offen gestanden im Moment gar nicht erklären. Und deswegen, warum soll ich jetzt spekulieren? Ich möchte nicht, dass diejenigen, die in den vergangenen Tagen erkennbar bemüht waren, Westerwelle und mich gegeneinander in Stellung zu bringen, Erfolg haben. Das wäre für die FDP nicht gut. Jürgen Möllemann heute Nachmittag, am späten Nachmittag in Düsseldorf auf einer schnell einberufenen Pressekonferenz. Schnell und ernst, aber eigentlich nicht wirklich kämpferisch war seine Reaktion auf das Ultimatum, über das wir schon gesprochen haben, das der Parteivorsitzende ihm gestellt hat. Karsli soll aus der Landtagsfraktion ausgeschlossen werden, sagt Westerwelle in seinem Brief. Nach den neuerlichen Äußerungen sagt er: Jamal Karslis, ist meine Geduld zu Ende. Er könne als Bundesvorsitzender mit Jürgen Möllemann als Stellvertreter nicht mehr vertrauensvoll zusammenarbeiten, wenn man Karsli nicht entfernt. So etwa das Ultimatum in Kurzform. Volker Wagner, Sie als Landeskorrespondent in Düsseldorf, was erleben wir hier? Den Showdown zwischen beiden oder doch ein Vorspiel zur Spaltung der FDP? Also das mag ich im Moment nicht so beurteilen, aber ein Showdown ist das auf jeden Fall bis jetzt schon einmal, ohne zu wissen, wie die ganze Sache ausgeht. Aber es gab für mich drei große Überraschungen an diesem Nachmittag. Das eine ist der seltene Moment, Jürgen Möllemann wirklich mal ein wenig perplex zu erleben. Das konnten wir eben gerade im Originalton hören. Er war in der Tat irritiert, verblüfft und partiell sprachlos. Ein seltenes Erlebnis bei ihm, wenn man ihn sonst so beobachtet und kennt. Das andere ist, dass auch völlig überraschend ein Coup aus Berlin gelandet wurde vom Vorsitzenden Guido Westerwelle, mit dem man überhaupt nicht rechnen konnte. Vielleicht, wenn man jetzt sich als großer Psychologe gerieren möchte, nach dem Samstag-Nachtgipfel in Düsseldorf, da war er in der Tat sprachlos und ja versteinert, sodass er irgendwie reagieren musste, ganz offensichtlich. Das ist ihm an diesem Nachmittag gelungen. Aber der dritte Grund ist für mich der entscheidende und auch der, den ich mir überhaupt nicht erklären kann. Auf welche Äußerung Jamal Karslis bezieht sich Guido Westerwelle eigentlich? Es gibt keine Äußerung, die im Moment bekannt ist, auch unter Kollegen, die wirklich alles überprüft haben an diesem Nachmittag. Es gibt eine einzige überlieferte und die ist überhaupt nicht vergleichbar mit denen, die man ihm vorgeworfen hat, und die klingt ungefähr so: Ich, Karsli, fühle mich nicht als ein FDP-Fraktionsmitglied im Düsseldorfer Landtag auf Abruf, Punkt. Das ist alles. Also der Versuch von Westerwelle sozusagen doch noch von hinten die Kurve zu kriegen, um das mal locker zu formulieren, um etwas möglicherweise zu behaupten, denn niemand kennt irgendwelche Karsli-Äußerungen, um Möllemann dann doch zu zwingen, klein beizugeben. Also wenn man Westerwelle unterstellt, dass er hier einfach eine Überrumpelungstour mit einem nicht belegten neueren Zitat, und zwar ein Zitat, das nach Montagabend 23 Uhr gefallen sein soll, wenn man ihm das unterstellt, dann ist es in der Tat sehr unvorsichtig von ihm, wenn er also da nicht gegenhalten kann und dieses belegen kann. Ich denke eher, dass es wahrscheinlich um ihn herum eine Gruppierung gibt, die sich zusammensetzt zusammensetzt aus der Mehrheit der Bundespartei, der Mehrheit der Landesverbände plus der sogenannten Elder Statesmen in der Partei, also der Altvorderen, Genscher, Scheel, Hirsch und so weiter, Hambrücher, die zusammen jetzt einfach reinen Tisch machen wollen und sich eventuell, das könnte man sich in der Tat vorstellen, auch von Möllemann trennen wollen. Denn das ist in der Tat jetzt eine klare Zweispaltung der Partei. Möllemann gibt nicht nach, er gab nicht nach, er hat seine Fraktion und seinen Landesverband. Das wäre die Frage, er steht ja nicht allein. Ja, wobei man sagen muss, der Unterschied dieses Landesverbandes zu anderen mag wahrscheinlich in diesem wichtigen Grund liegen, dass die FDP NRW sehr, sehr stark Möllemann selbst ist. Mehr als die Hälfte aller Landtagsabgeordneten verdankt das politische Schicksal ihm durch seine 9,8% vor 2 Jahren. Vorher war die Partei überhaupt nicht im Landtag gewesen. Es ist eine sehr, sehr junge Fraktion und insofern ist seine Dominanz doch etwas stärker als in anderen Landesverbänden. Das heißt, der nordrhein-westfälische Landesverband als stärkster hätte die Kraft und die Macht, sich letztlich doch durchzusetzen. Vermuten Sie dies? Also numerisch, rein quantitativ gesehen kann man das nicht sagen. Wenn man die Mitgliederzahl nimmt, etwa 63.000, 64.000 im ganzen Bundesgebiet, da stellt jetzt der NRW-Verband um die 16.500 mit einem Zuwachs von etwa 300 in den letzten Wochen, also Zuspruch für Möllemann. Aber das macht unterm Strich, wenn man es ganz genau nimmt, 25,1%. Das ist ein Viertel. Das reicht natürlich nicht. Aber wir müssen wissen, es ist Bundestagswahlkampf. In 4 Monaten wird abgestimmt. Es ist Tradition, dass im Westen die Wahlen gewonnen werden bei 18 Millionen und allein 5,5 Millionen im Ruhrgebiet, einer Hochburg für alle Parteien, die sozusagen das Gros ihrer Wählerstimmen dann auf Bundesebene hier im Westen einbringen. Insofern ist es auch schwer vorstellbar, dass die gesamte FDP auf Bundesebene und die Mehrheit der Landesverbände gegen NRW im Wahljahr etwas machen möchte. Das ist die offene Frage. Wobei der Nordrhein-Westfälische Landesverband ja schon Unterstützung aus anderen Landesverbänden oder Kreisverbänden bekommen hat, ausgerechnet auch aus Baden-Württemberg, Kreisverband Ulm beispielsweise, aber auch Brandenburg, die ganz deutlich sagen, wir stehen hinter Möllemann, wir wollen auch linke und rechte Ränder abfischen. Dankeschön, Volker Wagner, bis hierher. Und dann noch einmal der Blick auch zurück nach Berlin, denn dies war ja der Düsseldorfer Erklärung Jürgen Möllemanns vorausgegangen, das erwähnte Ultimatum von Westerwelle. Und er hat dieses veröffentlicht, kurz vor der Aktuellen Stunde im Bundestag zum Antisemitismus, die ja im Grunde eine Aktuelle Stunde zum Zustand der FDP glich. Dirk Müller berichtet darüber. Der Druck von außen wird immer heftiger. Inzwischen melden sich auch die deutsche Wirtschaft, die Gewerkschaften und die Kirchen zu Wort, rufen die FDP zur Raison, fordern, dem Treiben mit antisemitischen Ressentiments ein Ende zu setzen. Viel Wirbel, Wut, Zerknirschung aber auch bei den Liberalen selbst. Der Parteichef ist nachhaltig beschädigt, die Erfolgsstrecke der vergangenen Monate ist in Gefahr. Jürgen Möllemann und Jamal Karsli werden immer mehr zur Belastung für die Gesamtpartei. Quer durch die Landesverbände hagelt es denn auch Kritik an den Vorgängen in Düsseldorf. Dann am frühen Nachmittag der Versuch eines Befreiungsschlags. Guido Westerwelle geht in die Offensive, stellt ein Ultimatum. Am kommenden Montag tagt der Bundesvorstand der FDP. Wenn bis dahin Herr Karsli immer noch Mitglied der nordrhein-westfälischen FDP-Fraktion sein sollte, kann ich als Bundesvorsitzender mit Jürgen Möllemann als meinem Stellvertreter nicht mehr vertrauensvoll zusammenarbeiten. Eine klare Forderung. Anschließend die Debatte im Bundestag. Westerwelles Vorstoß reicht dem SPD-Politiker Michael Müller nicht aus. Was ist die Strategie, die Sie hier vertreten? Ist es die Haiderisierung Deutschlands oder ist sie es nicht? Herr Möllemann ist viel zu lange im politischen Geschäft, um nicht zu wissen, was die Wirkungen seiner Aussagen sind. Er weiß, was er tut. Und im Augenblick ist er dabei, braune Klischees salonfähig zu machen. Dies ist ungeheuerlich. Der FDP-Chef wirkt aufgebracht, beschuldigt die Koalition, aus reinem Wahlkampfkalkül heraus zu agieren. Man macht in Deutschland keinen Wahlkampf mit Antisemitismus, aber man macht in Deutschland auch keinen Wahlkampf mit dem Vorwurf von Antisemitismus gegen Demokraten und erst recht nicht in diesem Hause. Darüber hinaus gilt für Westerwelle, die FDP hat sich vom Verhalten Möllemanns klar und deutlich distanziert. Wenn jemand erklärt, das war ein Fehler, ich hätte das nicht sagen sollen, wenn dann die Partei sagt, wir missbilligen diese Äußerung und wir bedauern diese Äußerung, dann wäre es auch an Ihnen, diese Attacken gegen die FDP nicht weiter zu reiten. Der grüne Volker Beck schüttelt daraufhin mit dem Kopf. Sein Vorwurf, die FDP hat immer noch nichts verstanden. Man darf seine Kritik nicht antisemitisch begründen. Und das ist das Problem. Und damit muss jetzt endlich Schluss gemacht werden von Ihrer Seite. Die Union sieht das ähnlich wie die Liberalen, zum Ärger des Regierungslagers. Wolfgang Schäuble unterstützt ausdrücklich das Ultimatum des FDP-Chefs. Deswegen, Herr Kollege Westerwelle, begrüße ich, dass Sie Klarheit schaffen. Dass Sie mit Ihrer Ankündigung, aber verzeihen Sie, begrüße es und ich finde es richtig. Das ist übrigens für einen Parteivorsitzenden keine einfache Entscheidung. Man kann eine Landtagsfraktion nicht zwingen. Der Bericht von Dirk Müller aus Berlin zum Thema. Übrigens haben wir für Sie einen Kommentar in unserem Programm ab 19.05 Uhr. Gegen die Äußerungen Jürgen Möllemanns haben Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Berlin protestiert. Sie haben am Nachmittag sich vor der Bundeszentrale der FDP versammelt. Eine Demonstration, wie es sie in diesem Land wohl so noch nicht gegeben hat. Über 50 Jahre nach dem Holocaust, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, sehen sich jüdische Mitbürger in Deutschland veranlasst, vor dem Machtzentrum einer der demokratischen Parteien politischen Protest zum Ausdruck zu bringen. Dorothea Jung berichtet. Zur Kundgebung vor dem Thomas-Dehler-Haus in Berlins Mitte haben sich um 17 Uhr rund 400 Demonstranten eingefunden. Junge Menschen und Alte, Nicht-Juden und Mitglieder der jüdischen Gemeinde Berlins. Sie folgten dem Aufruf, den Lale Süskind von der jüdischen Frauenvereinigung der Gemeinde angeregt hatte. Wissen Sie was? Die verbalen Ausfälle von Möllemann haben mich so genervt. Ich habe aber gewartet, dass, es heißt ja immer die Anständigen, ich habe auf die Anständigen gewartet und habe dann gesagt, ey, du bist doch auch anständig, also warum tust du nichts? Habe dann Gemeinde motiviert, dass auch Deutschland erfährt, dass wir heute eine Unterschriftenaktion machen, dass Möllemann aus dem Bundesvorstand rauskommt. Es kann nicht sein, dass in der FDP einer rumhetzt, einer zündelt und der zündelt nicht, nur es brennt schon. Wie auf ein Stichwort erhebt ein Mann ein Plakat hoch mit dem Text, die zionistische Lobby stranguliert die Welt. Während fassungslose Teilnehmer vermuten, es gehe wohl um Satire, ertönt von der gegenüberliegenden Straßenseite Geschrei. Eine junge Frau trägt ein Pappschild mit der Aufschrift für die FDP. Die Frau wird gefragt, was sie sagen will. Der Möllemann macht uns ja vor, wie man hier laut sein darf. Ha? Endlich! Endlich! Dieses dumme Judentum, Mensch! Die Frau zieht sich aber dann schnell zurück. Die übrigen Demonstranten sind sehr aufgeregt. Sie glauben, dass derartige Szenen vor wenigen Wochen noch undenkbar gewesen wären. Und sie machen Jürgen Möllemann dafür verantwortlich. Die FDP-Vorsitzende des Bezirks Berlin-Dahlem, Susanne Thaler, verkündet auf der Kundgebung ihren Austritt aus der Partei. Ich kann in dieser Partei keine Politik mehr verantworten, sagt die 64-Jährige. Er hat doch geglaubt, Herr Möllemann, er kann Herrn Karsli entlassen, indem er gesagt hat, Herr Karsli kann doch gar kein Antisemit sein. Er ist doch selber Semit. Ja, meine Freunde, da haben wir es doch wieder. Diese tief sitzende Nazi-Denke. Die Juden sind also eine Rasse für Herrn Möllemann. Das ist tief verinnerlichter Nazirassismus. Die Berliner Rom- und Sinti-Union hat sich der Demonstration der jüdischen Gemeinde genauso angeschlossen wie der türkische Bund Berlin-Brandenburg. Kenan Kulat von dem türkischen Bund will Solidarität bekunden und deutlich machen, dass Möllemann die Muslime nicht zur FDP-Wahl inspirieren wird. Ich kann sagen, dass er auf die 800.000 wahlberechtigte Muslime schielt, aber dass er unterstellt, dass alle Muslime Antisemiten sind, das stimmt natürlich nicht. Das ist eine pure absurde Haltung von ihm. Ich denke, die Muslime, die türkischen Muslime werden ihm eine rote Karte zeigen. Zur Stunde löst sich die Demonstration gerade auf. Die Plakate mit Aufschriften wie 18% bedauern sind nicht genug und Möllemann zieh dich zurück werden zusammengerollt. Aber vielerorts stehen noch kleine Gruppen im Gespräch beieinander. Es gibt viel Nachdenklichkeit unter den Demonstranten und immer wieder hört man den Satz, wehret den Anfängen. Der Bericht von Dorothea Jung aus Berlin von der Kundgebung der jüdischen Gemeinde vor der FDP-Zentrale.